Kundgabe 1905. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1941. Erkennen des Ursprungs. Eines nur ist vonnöten, dass ihr mich als euren Ursprung anerkennt. Dann ist euer Denken wahrlich recht, denn ihr steht dann auch in der rechten Erkenntnis. So ihr in mir euren Ausgang seht, zieht es euch auch zu mir zurück, denn ihr fühlt euch dann als zu mir gehörig. Und ihr müsst dann unweigerlich auch dorthin gelangen, wo ihr eurer Heimat wähnet. Alles Verlangen wird dann nur mir gelten, alles Streben mich zum Ziel haben. Ihr werdet in mir das Licht erkennen, ihr werdet in mir die Wahrheit suchen und finden. Ihr werdet mich begehren, stets und ständig und in meiner Nähe weilen wollen. Und dieser Wille wird es auch zu Wege bringen, dass ihr die Trennung von mir überbrückt und dass ihr die Verbindung herstellt, also euch mit mir zu vereinen sucht. Und so wird euch euer Erdenwandel den rechten Erfolg eintragen. Denn ich will von euch erkannt werden als das, was ich bin, als das einzig erstrebenswerte Ziel, als die ewige Wahrheit, Licht und Kraft, als das ewige Leben und die ewige Liebe. Und so ihr dies erkannt habt, seid ihr in meiner Nähe, denn ich bin überall da, wo ich bejaht werde. Und ich bleibe ewiglich bei denen, die bei mir sein wollen, denn sie erkennen ihren Ursprung. Und also ist zwischen ihnen und mir keine Trennung mehr. Und dann kann deren Verklärung stattfinden. Dann sind sie in einem Reifegrad, der es zulässt, dass sie Licht- und Kraftempfänger werden und also die Erde mit göttlicher Zustimmung verlassen können. Denn dann haben sie ihre Erdenaufgabe erfüllt, indem sie die endlose Zeit der Trennung von Gott als dem höchsten und vollkommensten Wesen als unbefriedigenden Zustand erkannten und also zu überbrücken suchten, weil nur dann das Wesen sein Ziel erreicht, wenn es wieder völlig eins ist mit mir, so wie es war von Anbeginn und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Amen.